Nächste Station, Endstation Podcast. Übergang zu Kindheitserinnerungen, lustigen Lach- und Sachgeschichten sowie jeder Menge Schwachsinn. Endhaltestelle. Bitte alle einsteigen. Einen wunderschönen guten Tag. Hi zusammen. Heute reden wir mal über das wahrscheinlich wunderschönste Thema auf der ganzen Welt. Wir reden über Weihnachten. Mein Name ist Christopher Kohn. Ich bin Andreas Wolter. Und ich bin Sven Gruno. Wow, hallo. Hey. Geht's euch denn gut? Ihr gut, gut, gut. Jingle Bells, Jingle Bells. Und euch? Ja, super. Natürlich. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Sind ja nur noch, was ist heute? Heute ist der, welcher ist heute? Der 16. Dezember beim Zeitpunkt der Aufnahme. Sind also nur noch 20 Tage, dann ist Weihnachten. Ja, Wetter ist, also mir knallt gerade tatsächlich so die Sonne ins Gesicht durch mein Fenster im Westflügel meines Schlosses. Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Ja, total. Dieses Jahr kam ich da ganz schnell rein und war auch schon häufig auf dem Weihnachtsmarkt. Sehr viel gegessen und ja, der Weihnachtstruthahn ist gestopft, möchte ich sagen. Wirst du denn auch gut gebraten? Heute ja, ne? Heute ist das Wetter ja großartig. Ja. Aber du meintest schon dich selbst als Weihnachtstruthahn, ja, natürlich, ne? Natürlich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dachtest du, er meint direkt seine Freundin, oder was? Weiß es nicht. Boah. Oh, sehr, sehr gut. So, wie kann man eine Weihnachtssendung schöner anfangen als so, würde ich sagen. Und Herr Wolter, wie geht's denn Ihnen? Laufen Sie schon mit einem weißen Bart und also mit dickem Bauch laufen Sie sowieso immer rum, aber auch richtig, mit weißem Bart? Ja, der weiße Bart, der wird irgendwie nicht, der bleibt immer schwarz. Schwarz wie dein Herz und deine Seele. Ja, eiskaltes Herz, ne? So wie Sven auf dem Cover, kaltes Herz, deswegen ist auch der Schneemann, ne? Ja. Ach so, so ist das. Stimmt. Und wer bist du eigentlich? Bist du das Sumpfmonster oder was bist du? Ich bin Rudolf, Mann. Also bitte. Alter, du bist der Grinch, oder? Du bist der Grinch. Ich habe ein rotes Kleid an, Mann. Ich meine, in echt bist du der Weihnachtsgrinch. Ja, das kann durchaus sein. Vielleicht mache ich nochmal ein neues Cover mit dem Weihnachtsgrinch, Christopher. Anstatt dem Christopher Kindkohn. Ja, schön. Verbündet euch doch direkt wieder gegen mich. Toll. So. Wie immer. Ich hatte ja, muss ich noch mal kurz in eigener Sache sagen, ich hatte ja vor kurzem Geburtstag. Eure Geschenke sind nach wie vor irgendwie nicht angekommen. Was habt ihr zu kurzfristig abgeschickt oder ist zu groß, dass die Lieferung ein bisschen dauert? Nein, so ist da. Müsste längst da sein. Guck mal vor der Tür. Geh mal kurz gucken. Sekunde. Das ist die Tür. Ach so, ich habe den Delfin geschickt. Ich dachte, der ist das. So, nee, nichts da, komischerweise. Oh. Ja, naja. Ja, ich kann von einem Tag von deinem Geburtstag kann ich erzählen, ne? Also es war so. Wir hatten jedenfalls keinen Kontakt. Hör ich da leise Kritik? Nein. Oh, kommt's jetzt zur nächsten Trennung? Hört doch mal auf, hier Scheiße zu labern, ja? Bitte. Ja, ey. Lass mich doch mal bitte erzählen. Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Ja. Nicht deiner. Jetzt erzählst du hier, dass ich deinen Geburtstag vergesse, ja? Schlampe. Nee, bei mir war das so, also am Fenster, heute Morgen, da piepste es ohne Sorgen. Ja, die Spatzen und die Meisen. Ja, was soll denn das heißen? Jetzt haben sie es mir geflüstert, drum weiß ich's ganz genau. Ja. Der Christopher hat Geburtstag, darum der Radau. Der Christopher hat Geburtstag, darum der Radau. Oh, ist das schön. Krass. Ja. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich, endlich bis 18. Ja, das stimmt. Danke Sven übrigens, dass du mich angerufen hast zu meinem Geburtstag. Ja, natürlich. Ja. Nee, aber echt, seid ihr so krass in Weihnachtsstimmung? Es ist jedes, also ich meine, was du kannst jedes Jahr, also ich glaube 2017 können wir dieselbe Folge rausbringen. Es ist einfach nicht winterlich draußen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und das fehlt mir immer so ein bisschen. Aber ey, es ist zumindest relativ kalt. Also das geht dann schon immer wieder ein bisschen. Ich find's arschkalt. Ich find's richtig, richtig eklig kalt. Der Schnee fehlt total, absolut. Aber trotzdem durch diese Weihnachtslichter. Es ist ja, Gott sei Dank ist es ja um 13 Uhr schon immer wieder dunkel. Und dann hast du diese Weihnachtslichter. Und ich finde schon, dass da Weihnachtsstimmung aufkommt. Und auch hier In unserer geliebten Schlossstraße in Steglitz sind die Leute im Weihnachtswahn und man kriegt das sehr gut mit. Das ist schon sehr schön. Nachdem ich ja schon im, wann war denn das? Im Oktober bei GZSZ Weihnachten das erste Mal feiern durfte, bin ich nun natürlich schon etwas länger in Weihnachtsstimmung und freue mich, es jetzt selber begehen zu können. Herrlich. Ja. Krass. Ich hab gelesen, was heißt ja doch in deiner SMS, die du mir geschrieben hast, dass Joe Gerner in der Weihnachtsfolge von GZSZ den Weihnachtsmann spielt, durch einen Kamin klettert und dann elendig verbrennt. Wie ist das krass? Wie krass ist das denn? Wann wird denn das ausgestrahlt? Nächstes Jahr erst. Das hatte ich dir, das waren die Futures. Das ist 2017 dann. Aber okay. Ist eine Riesenüberraschung, darum reden wir da noch nicht drüber. Alles klar. Gut. Ja. Ja. Weihnachten, was ist denn eigentlich Weihnachten? Warum feiern wir denn Weihnachten, ja? Chris? Ja, sag mal. Gute Frage, was ist denn da los? Na, da ist der Weihnachtsmann mit dem Coca-Cola-Truck losgefahren und hat mit Melanie Thornton A Wonderful Dream of Joy for Everyone gesungen. Ja, eventuell. Ob irgendwer da draußen das Lied erkannt hat, ich glaube ich nicht. Ich hab's erkannt. Ich muss immer, immer wenn ich es höre, muss ich an Flugzeugabsturz denken. Ja, es ist leider. Ja, schönes. Ja, gut. Nein. Wir schaffen es bei Weihnachten über Tod zu reden, obwohl es der Geburtstag von Jesus ist. Also. Ich dachte vom Weihnachtsmann. Von Baby Jesus. Ja. Baby Jesus. Seid ihr Team Maria oder Team Josef? Ich hätte die auch nicht reingelassen. Life, Alter. Team Stallbesitzer. Team Stallbesitzer, genau, Mann. Ey, der Esel muss schlafen, Mann. Dann die ganze Sauerei, wer macht die dann weg? Ja, diese so. Könige dann bestimmt nicht. So ist es. Glaubst du, ja, Josef hat zu Maria gesagt, weil mein Ruf kaputt geht, nicht dein. Ja, klar. Ich bin normaler Mensch. Ist denn bis heute geklärt, von wem das Kind letztendlich wirklich ist? Unbefleckte Empfängnis. Warum gab es damals bei Birte Karalos keine Vaterschaftstestshow mit den beiden eigentlich? Ah, das stimmt. Ja. Die gute Birte. Ihr habt doch, ich kenne euch beiden Schnuckels doch total gut. Ihr habt doch einen wunderschönen Fahrplan erstellt. Worüber möchtet ihr denn gerne als erstes reden? Ist eine dreckige Lüge, wenn du das sagst, dass du dir das bei mir vorstellst. Und da steht's gut. Wann geht denn Weihnachten überhaupt für euch nun wirklich los, die Weihnachtszeit? Im August, wenn die Dominosteine bei Aldi stehen im Regal oder später? Ich muss ja sagen, also ich glaube, offiziell geht's, in meinem Kopf geht's los, wenn ich sehe, dass am Potsdamer Platz in Berlin der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird. Ah, mit der Rodelbahn. Genau, was tatsächlich aber schon Anfang November passiert. Aber ich leite Weihnachten seit ein paar Jahren, ist ungelogen, mit einem wunderschönen Lied von Justin Bieber ein, mit dem Song Mistletoe. Das ist das allererste Weihnachtslied, was ich jedes Jahr hören muss. Das heißt, ich muss es immer noch abspielen, bevor ich irgendwo Last Christmas vorgespielt bekomme. Also, it's the most beautiful time of the year. Na, na, na, na, so much year. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Und jetzt alle, with you, shorty, with you. Alle habe ich gesagt, you, shorty, with you. Ja, also seitdem läuft Weihnachten bei mir. Hallo? Hallo? Du kannst jetzt wieder auf Muten, du kannst jetzt wieder auf Stumm schalten, ausmachen. Hey, war schön. Das lässt sich in einem ganz neuen Licht erglitzern vor meinem inneren Auge. Ja, schön. Sehr gut. Ja, also, ja, entschuldige, also, da geht Weihnachten los für dich, wenn du es genau, hörst. Also, wann hörst du das? Für mich zumindest. Ja, tatsächlich, so wie ich die ersten Weihnachtsvorboten, also so wie den Aufbau des Weihnachtsmarktes am Potsdamer Platz sehe, dann hau ich das rein. Also ich schätze mal tatsächlich so, wahrscheinlich so Ende November, so einen Monat vor Weihnachten. Macht ihr denn auch immer die Last Christmas Challenge jedes Jahr? Nee. Oh, die kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Also jedes Mal mit dem Eimer und dem Wasser drüber kippen. Ach so, ja, genau. Ja, genau, das ist es, Andreas. Nein, da geht's darum, wer es am längsten schafft, ohne das Lied Last Christmas durch die Weihnachtszeit zu kommen. Oh, da muss man aber dem Gegenüber schon ordentlich vertrauen. Also mit euch könnte ich das nicht spielen. Bitte? Was? Ich dachte jedes Mal, wenn Last Christmas läuft, einen Schnaps trinken und du musst halt immer mit so einer Flasche rumlaufen. Also mit wahrscheinlich mit 5 am Tag, damit du am Ende noch was hast. Aber die Flasche haben wir ja eh immer dabei. Das wäre ja kein Unterschied zur normalen Jahreszeit. Ja, das stimmt. Aber wann geht denn bei euch Weihnachten los? So um den ersten Advent tatsächlich bei mir. Wenn meine Mutter im August fragt, Sven, kann ich deinen Wunschzettel haben? dann bin ich noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung. Aber dann im ersten Advent ist es dann meistens doch soweit, dass ich mich dann zurücklehne, Weihnachtsfilme gucke mehrfach und mich in die Weihnachtszeit begebe. Also ich schmücke immer zum ersten Advent so Lichterkette und Stern auf Balkon und das richtig blinkt und so. Und dadurch bin ich dann auch immer so zum ersten Advent. Da muss es fertig sein, ja. Also da muss alles geschmückt sein und alle Lichter an sein. Und deswegen ist es für mich auch so, dass erster Advent so rum losgeht. Aber ist es trotzdem jedes Jahr so, dass ich im Supermarkt stehe im August und denke, Mann, jetzt gibt's schon Weihnachtszeug? Viel zu früh. Freue ich mich jedes Jahr drauf, aber. Holst du denn auch was? Nee. Ich hole mir gar nichts. Also, jetzt zur Zeit hole ich mir so Lebkuchen oder sowas, ja, zum Kaffee, aber so früh hole ich mir dann doch nichts. Ich mag ja keine Dominosteine. Ah, Dominosteine sind auch nicht meins. Ich habe letztes Wochenende für ganz Weihnachten den Weihnachtsvorrat gekauft. Muss ich dieses Wochenende wieder machen? Ja, das kenne ich, ja. Habt ihr Kekse gebacken? Noch nicht. Ist es in der Weihnachtszeit Kekse gebacken. Ja, Alter, Spast reißt dich zusammen, Mann. Ja. Wie stehen wir denn jetzt da? Weil unser Hut kaputt geht. Also mit deiner. haben wir noch, also ich zumindest noch nicht, aber ich habe ja auch Bedienstete für so einen Scheiß. Natürlich. Ich hätte Bock, so Vanillekipferl mache ich irgendwie jedes Jahr, wo ich immer mehr Teig esse, als Plätzchen rauskommen. Ich finde mega lecker, ne? Ich wollte machst auch noch du denn nicht, den Teig selber? Natürlich. Ja, weil dir hätte ich gedacht, du holst dir so ein Ding, wo du nur so klein schneiden musst und das deine Backung machst. Nein, sowas finde ich ranzig. Nein, ich mache richtig alles selber. Hast du schon gebacken, Sven? Ja, ich habe Kekse gebacken. Kekse. Ja, fleißig. Ausgestochen, bestrichen. War sehr lecker. Habe ich alle gegessen. Du hast gerade gesagt, deine Mutter fragt dich im August nach einem Wunschzettel. Schreibt ihr tatsächlich Wunschzettel noch an den Weihnachtsmann? An den Weihnachtsmann natürlich, ja. Familienmitglieder, die dem Weihnachtsmann den Zettel weiterreichen? Auf jeden Fall. Tatsächlich. Also vor 20 Jahren das letzte Mal. Aber Sven macht's wirklich nicht. Ja, ne? Ich schneide da immer aus dem Super Mario Land das Cover aus und klebe es rauf auf den Wunschzettel und wünsche mir dann ein Super Mario-Spiel. Das habe ich gemacht. Du wirklich, Andreas? Ja, aber jetzt noch nicht mehr. Machst du wirklich einen Wunschzettel? Schreibst du mit der Hand? Oder? Liebe Mutter, zu Weihnachten hätte ich gerne. Bitte? Echt? Machst du das wirklich so? Meine Mutter verlangt das. Oder wie heißt die Adresse? Himmelspforte, Mann. Ach ja, Himmelspforte. Ja, aber das ist doch cool. So, ich kenne ein paar Leute, die das machen. Aber ich war noch nie so der Typ, so der schreiben konnte? Der gerne geschenkt hat. Und deswegen habe ich mir irgendwann relativ schnell angewöhnt zu sagen, ach, ihr braucht mir auch nichts schenken. Echt nicht? Ich finde, das ist das Geilste zur Weihnachtszeit, anderen was zu schenken. Ich finde das ja, so weißt du, schön. Warum? Ich so habe cool. Übrigens jetzt auf Netflix, ja, sind gerade alle Staffeln von Friends online. Oh, ja. Ich weiß auch, warum du so bist. Du bist nämlich Ross. Punkt. Ich möchte darüber nicht diskutieren. Du bist Ross Geller von Friends. Ich arbeite dran. Es wurde mir so klar, weißt du, wir haben ja die Sitcom-Folge seinerzeit aufgenommen und ich glaube, Friends war bei dir auf 1, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Und dann dachte ich, ja, natürlich, weil er sich damit 1:1 identifizieren kann. Und ich kenne Friends ja gar nicht. Was ist denn Ross? Ist das ein Idiot? Nein, aber Ross hat ganz große Ideale so in seinem Leben, so die er sich so in seiner schönen Welt zusammengelegt hat. Und ich glaube, Ross schenkt gerne und ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich so, das ist Sven. So, keine Ahnung warum. Also nicht, dass du Frauenprobleme hattest dein ganzes Leben oder so, aber Hat es ja nicht. Also du bist ja ein, Ross ist doch auch ein großer, trainierter, also Ross wird im Laufe der Staffeln immer attraktiver, finde ich. Ross wird immer mehr Psychopath, je länger die Serie dauert, okay. Deshalb finde ich das sehr interessant. Okay, so weit bin ich in den Staffeln offensichtlich noch nicht. Aber so, ich dachte so, schenkt Ross nicht irgendwie, ich bin jetzt in Staffel 4, irgendwie auch so, macht so gerne Geschenke und hat so ein Ideal. Ach, ich weiß es. Du bist Ross, Punkt. Und du kannst mich gerne Hitler Monica nennen oder so. Ja, Monica, nee. Ich bin, glaube ich, so ein Hybrid zwischen Chandler und Joey. Im Sinne von Essen bin ich Joey. Ich sehe dich ja als Phoebe. Als Phoebes. Smelly Cat, Smelly Cat. Siehst du? What are they feeding you? Aber jetzt kannst du meine Faszination für diese Serie jedenfalls gut nachvollziehen, ja? Kann ich wirklich. Würden wir jetzt die Sitcom-Folge aufnehmen, ja, würde ich sagen, ja, berechtigt Nummer 1 tatsächlich. Oh, und bei dir wäre es immer noch nicht in den Top 3, oder? Weiß ich nicht. Also King of Queens ist nach wie vor so das Größte. Ja, aber ich habe ein bisschen abgeschweift, entschuldige. Also ich weiß, du schenkst gerne und ja. Ja, total. Ja, das ist immer mein Highlight jedes Jahr. Da freue ich mich riesig drauf, finde das ganz großartig. Und damit ich kein Scheißgeschenk bekomme, gibt's da eine kleine Anleitung, ja, tatsächlich. Allerdings habe ich auch noch nie Scheiße geschenkt bekommen. Ey, aber das ist, weißt du, ich finde das Schenken immer so schwierig so in der heutigen Zeit, wenn man doch sagt, okay, wenn ich irgendwas brauche im Laufe des Jahres, dann kaufe ich es mir. Dann kriegst du es zwischendurch jeden Tag geschenkt. Ja, zumindest war es damals so, ja, genau. Aber ich denke immer, nee, dann kaufe ich mir das, weil ich brauche es ja halt jetzt so. Sagen wir mal, ich brauche es jetzt Anfang November, ich brauche es halt jetzt im November. Und was ich mir nicht selbst gekauft habe, brauche ich nicht. Also denke ich immer, Mensch, schenkt mir doch, und jetzt, liebe Leute, hört genau zu, schenkt mir doch. So richtig, richtig schleimisch, so richtig widerlich. Ich könnte jetzt schon kotzen, bevor er gesprochen hat. Ich wollte sagen, schenkt mir doch einfach eine Flatrate-Karte für einen Puff, ihr Affen, ey. Nein, Mann. Und ich sage es jetzt trotzdem, ja, weil ich mich später als Bundespräsident bewerben will. Schenkt doch Liebe, schenkt doch Zeit und schenkt doch Aufmerksamkeit. Und verdammte Scheiße, ihr Nazis, schenkt es jeden Tag und nicht nur zu Weihnachten, so. Schön, Chris. Ah, Chris ist so ein Romantiker. Ich werde so viele Hassnachrichten dann kriegen. Ich weiß gar nicht warum. Also, ist halt so, ne? Andreas, wie siehst du das denn mit den Geschenken? Hat sich bei mir geändert. Also ich war ganz lange so, dass ich gerne beschenkt wurde. Also so bis ich 18 oder 16, 18 war, ja. Wollte ich immer mehr haben und immer größer und immer eine neue Konsole und immer neue Spiele und so. Und dann irgendwann hat sich das geändert, dass ich dann doch lieber angefangen habe, Leuten was zu schenken und mich gefreut habe, so an der Reaktion einfach von den Leuten, ne, wenn die sich dann so krass freuen und denken so, oh, das, ich wusste nicht mal selber, dass ich mir sowas wünsche. Im Prinzip. und ich dann so doch den inneren Kern des Menschen getroffen habe mit meinem Mega-Geschenk. Ich bin ein guter Schenker, muss ich sagen, ja, von mir selber. Ganz kurze Zwischenfrage. Hast du jemals von Andi irgendwas geschenkt bekommen? Ich nicht. Ich schon. Ja, danke. Okay, Entschuldigung. Chris, du hast von mir Liebe geschenkt bekommen, was hältst du davon? Das hast du dir doch sogar gewünscht. Und genau in dem Moment kann ich sagen, ich wusste nicht mal selbst, dass ich das haben wollte. Oh. Aber jetzt bist du glücklicher als vorher, ne? Dicker bin ich jetzt. Ja. Ja, noch entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich schlaf weiter. Nacht. Hat der Puff an Weihnachten eigentlich auch offen? Bestimmt, ne? Die haben da bestimmt richtig, richtig Zulauf. Ja, war doch damals auch in dem Lied von Fanta 4, dass der sich am Heiligabend dann in Puff geht, ne? Frohes Fest. Das so lange indiziert war. Ach, könnt ihr mal reinhören, nicht. Das ist ein gutes Lied. Gibt's denn sonst Weihnachtslieder, die ihr empfehlen könnt? Also erstmal ganz kurz, entschuldige Andi, habe ich dich jetzt in deiner spannenden Geschichte unterbrochen und wir gehen jetzt einfach weiter? oder welche Lieder mögt ihr, habe ich gefragt. Sehr gut. Also pass auf. Ey, lass uns doch mal in der alten, jahrhundertlangen Tradition von Endstation Podcast eine Pause machen, die 3 Monate geht? das sind Staffelpausen. Hallo? Ja, ey, wirklich wahr. Man muss doch... Wir haben das mit den Cliffhangern halt noch nicht so drauf, aber es ist trotzdem immer wieder spannend, wann wir wiederkommen. Ja. Nein, ich wollte eigentlich gerade sagen, lass uns doch mal die Top 3 unserer Lieblingsweihnachtslieder machen, aber dann fiel mir Svens Satz von... Ich hab deine Top 3, steht. Bang! Da ist es. Oh shit, ich dachte, ich wollte gerade Sven von, ich glaube, jeder Folge zitieren, ich hasse Musik. Aber so, Weihnachten ist andere Zeit. Los, ich weiß 3. Los. Okay, ganz schnell, bevor ich sie vergessen hab. Hau raus. Ja, aber immer jeder seinen dritten und dann... Ja. Also auf Platz 3 bei mir, jetzt muss ich überlegen, White Christmas von Bing Crosby. Ganz traditionell. Bei mir auf Platz 3 Justin Bieber mit Mistletoe. Okay, bei mir auf Platz 3 Oldschool Stille Nacht, Heilige Nacht. Oh, deutsche Lieder, ja? Oh, schwer. Ja, auf Platz 2 bei mir It's the Most Wonderful Time of the Year. Last Christmas. Okay, bei mir auf Platz 2, man könnte, ich glaube, die Zuhörer könnten denken, das ist meine Nummer 1, aber es ist meine Nummer 2. Mistletoe von Justin Bieber. Oh. Meine Nummer 1. Meine Nummer 1. Wahl. Der Weihnachtsklassiker. The Hat I Got for Christmas is Too Big. Großartig. Okay, sing mal, kenn ich nicht. The Hat I Got for Christmas is Too Big. The Hat is nice, but my sombrero is too big. Ist das derselbe, if it's raining, if it's snowing, I can see where I am going, cause the hat I got for Christmas is too big. So ring the bells, and hit the drum, ring the bells. Nein, kennst du nicht? Großartig. Hallo? Ja, ich wollte gerade fragen, ob das derselbe ist, der Pen und Apple Pie und wie die Dinger heißen da. Pen, Apple, Pineapple, Pen. Ach, ihr wisst, die da draußen zuhören. Oh, da gibt es aber eine richtig gute Version von, also eine R&B-Version, ne? Die finde ich richtig gut. Echt, ohne Scheiß? Ja, wirklich. Muss man, also die R&B-Version ist echt geil. Okay, krass. Dann machen wir jetzt mal was Neues, was ich in ganz vielen tollen Podcasts gehört habe. Hier bei dem Podcast haben wir ja immer so eine tolle Beschreibung, wo sich der Sven immer so tolle Texte überlegt hat. Manche nennen das Show Notes. Vielleicht können wir ja in diese Beschreibung einfach mal von diesem R&B-Song den Link reinhauen. Ja, cool, coole Idee. Mach das doch. Ja. Mach das doch. Mach das mal. Ich wollte es nur sagen, damit die Leute das nicht suchen müssen. Okay, ja. Platz 1. Ey, das hat doch noch nie jemand gelesen, diese Note. Hat es jemals, ich glaube nicht mal Andreas hat die gelesen. Ich muss die immer lesen, weil du immer so viele Fehler drin hast. Genau. Ja, okay, Svens Lied habe ich schon wieder vergessen. The Hat I Got for Christmas is Too Big. Ach, da ist es wieder. Ja, natürlich. Mein absolutes Top 1. Ist. The Hat I Got for Christmas, nein. Nee, mein absolutes Lieblingslied, aber was ich auch manchmal, also es ist jahresübergreifend, es gibt so einen Tag, da habe ich den so im Kopf und dann singe ich das auch im März oder im Juni, ja, und das okay. ist Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welche Wonne, welches Leben wird in unserem Hause sein? Oh, und dann so das weiter, ist ne? aber auch, ey, das ist aber auch ohne Scheiß, das Einmal ist. Einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Oh, ey, es ist wirklich wunderbar. Es ist ein wunderbares Lied und das hätte auch vor Stille Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Angelo Kelly ist übrigens bei mir im Wohnzimmer, hat das gerade live eingesungen, nur mal so. Oh, wunderbar. Ja. Ich habe Gänsehaut an Orten, wo ich nicht mal wusste, dass es diese Orte gibt. Ja, sehr schön. Ja. Wow. Ist geil, ne? So, aber das ist ja nicht meine Nummer 1. Und meine Nummer 1 ist tatsächlich, jetzt pass auf. Meine Nummer 1 ist ein bisschen ruhiger, ist ein bisschen melancholischer, aber es ist ungelogen. Eines der schönsten Lieder auf der ganzen Welt. Und es ist von Frankie Goes to Hollywood. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Oh, the power of Wie love. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen... Ja, I'll protect you raining, from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Ey, wirklich, ihr Banausen, the power of love ist euch hoffentlich ein Begriff. Ja, aus Pitch Black. Nee, nicht Pitch Black. Wie heißt der? Pitch-Film? Perfect. Pitch Perfect. Ja, Mann. Ja, daher kenne ich das vom Ende. Aber Breakfast Club ist auch ein schöner Film, ne? Breakfast Club? Der gute Breakfast Club. Zuerst brechen. Egal. Ja, schön. Ach, dann lass uns doch mal in der Tradition der Top 3 bleiben. Eure Top 3, Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Oh. Mario. Hey, du bist noch nicht dran, Junge. Ey. Wenn mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Nicht deiner. Ja, dann lass doch Andi jetzt mal anfangen. Ich muss ja noch überlegen. Ja, mach mal. Ich muss überlegen, was ist Nummer 1 und dann suche ich mir irgend zwei weitere Erfundene aus. Kandierte Kirschen. Kandierte Kirschen? Ja. Aber mit Schoko oder was? Nein, mit Rot. Kandierte Kirschen? Weintrauben meine ich natürlich. Ja, du Spaß. Ich wollte gerade sagen. Sie sind rund, man sieht aus wie Kirschen. Reden wir jetzt nur von Süßigkeiten oder allgemein Essen auf dem Weihnachtsmarkt? Nee, allgemein Essen. Allgemein Essen. Glühwein auf 1 bis 3. Genau. Glühwein mit Schuss auf 1, Glühwein mit Schuss auf 2 und Glühwein ohne Schuss auf 3. So. Okay, ich mag ja diese harte Glasur nicht, so mag ich irgendwie nicht. Also Komme ich nicht durch. Ich sag mal auf 3 Germknödel mit Vanillesoße. Aber alles, wo man Vanillesoße drüber macht, ist göttlich. Ja, so genau so ist es. Wie oft habe ich über meinen Körper schon Vanillesoße geschüttet und fast alles, über das man Vanillesoße drüber machen kann, ist göttlich. ich hätte gebrannte Macadamia-Nüsse, genau. Ist Vanillesoße irgendein Code? ist ein Safe Word, Alter. gebrannte Macadamia ist wirklich toll, ist wirklich gut, ja, ist gut. Aber gehst du jetzt wirklich so, ich finde gebrannte, alles ist gut. Also gebrannte Mandeln, gebrannte Macadamia-Nüsse ist alles geil, finde ich. Macadamia ist dann nochmal so Kirsche. Oh, genau, ist aber auch das teuerste leider, ne? Total, und dafür sind da nur 3 Stück drin irgendwie. Genau, ich glaube 100 Gramm kosten glaube ich 200 Euro oder so mittlerweile. Ja, nein, finde ich großartig, auch gebrannte Mandeln finde ich toll, sonst Cashewkerne finde ich auch toll. Ich hatte neulich mal so gebrannten Mix, den fand ich nicht so lecker. Da waren so viele Sachen drin, die nicht geschmeckt haben, mit so möchte gern Geschmacksrichtung, das brauche ich nicht, brauche auch nicht irgendwie Nutella, gebrannte Mandeln oder sowas, das mag ich alles nicht, oder Vanille, für mich muss es klassisch sein. Hast du jetzt auf Top 10 erweitert, oder? Ja, genau. Chris hat angefangen mit gebrannt alles, ist gut. Ja. Platz 2, Andi. Ja, Crepe. Mit Vanillesoße. mit gebrannten irgendwas. Mit Kinderriegel drinne. Oh, echt? Shit, du, ja, absolut. Echt, ich finde mit Vanillensoße drin richtig, richtig übertrieben lecker. Aber gibt's ganz selten. Weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Habt ihr Vanillen? Heißt das Vanillen oder Vanille? Vanillesoße. Vanillen. 4 N am Ende. Vanillen, Eis, Baby. Vanillensoße. Ja. Wir sind heute ein bisschen albern, gefällt mir. Das ist der Glühwein. Wenn es schon draußen nicht schneit, dann lassen wir es halt bei uns in den Wohnungen schneien, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, es schneit in Kalifornien. Ja, genau. Ja. Mit Kinderriegel bin ich voll bei dir, Andi. Ja, ist auch sehr, sehr lecker, das stimmt, ja. Platz 2 sag ich, fahre ich seit so 3 Jahren, glaube ich, ab, so Flammkuchen. Finde ich super geil. So mit Kartoffeln, Gemüse drauf und Speck, so ein geiles. Sag mal, du Assi, ey. Flammkuchen. Kleiner Tipp, am Alexanderplatz, da beim Neptunbrunnen gibt's einen coolen Flammkuchenstand. Herzliche Grüße an Theresa. Theresa kennt uns seit 3 Jahren und sagt jedes Mal, ihr schon wieder. Ich habe gesagt, dass du einen Flammkuchenstand hast, Chris. Was sagst du? Ihr müsst alle noch ein bisschen mehr übereinander reden. Ja, das ist, weil wir täglich aufnehmen, haben wir so eine krasse Routine, da reden wir einfach alle perfekt aufeinander. Ja, also Flammkuchen 2013, ich weiß noch, das war mein erstes Jahr, wo ich angefangen habe, den Scheiß zu konsumieren. Ich glaube, da habe ich bestimmt 10 bis 20 Flammkuchen da gegessen. Deswegen wird Theresa mich nie wieder vergessen. Weil ich habe ja ihr Haus auf den Malediven finanziert quasi. An einem Tag, lieber Chris? Oder? Na, ich bin immer nur halbtags da, aber ja. Wie viel Flammkuchen schaffst du denn von der? Ehrlich. Wie könntest, am Tag? Nee, könntest du zwei essen, könntest du drei essen, wenn du jetzt sagst, du hast Hunger, du willst Flammkuchen essen. Isst du dann ein und bist dann satt? Oder ja, musst ich bin richtig reinhauen und richtig übertrieben reinschaufeln? Also es ist so, dass wir machen das immer so, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und dann einer kauft sich einen Flammkuchen, das wird dann geteilt, der nächste kauft sich das, das wird dann geteilt, aber immer nur am bei einem Weihnachtsmarkt. Hör auf jetzt damit, ohne Scheiß. Ich hab meinen Kaffee Christopher kaputt gemacht. Ja, ja, hör auf. Kann nicht richtig reden. Wie geil, oh Mensch. Du meinen Ruf kaputt machst. Ja, so, gut. Ich gebe einfach weiter an Svens Nummer 2. War ein schweres Rennen, ich musste lange überlegen, aber ich habe mich für Langosch entschieden. Was? Ja. Ich glaube, was heißt so, oder? Ja. Dieser frittierte Teig, auf den man dann Sauerrahm drauf macht, ja, und Käse und dann noch irgendwie vielleicht Schinken oder Salami oder Kräuter. Sehr lecker. Gar nicht meins. Ach, doch, finde ich sehr gut. Ich hatte überlegt, Rostbratwürste zu nennen, aber es ist mir zu klassisch, Rostbratwürste. Ja, absolut. Könnte bei mir auch auf 1 bis 3 eigentlich so sein. Rostbratwurst funktioniert immer, finde ich. Aber dann eine Thüringer oder was anderes? Ja, Thüringer finde ich schon. Thüringer. Ja, Thüringer finde ich schon gut, ja. Aber eins ist mega schwer bei mir, deswegen würde ich gerne meine 1 als letztes sagen, weil ich echt überlegen muss noch. Marzipankartoffeln. Aua, jetzt hat mir die Finger gestoßen. Aua. Verdammt, wolltest du dir den Kopf hauen? ich wollte meine Hände in den Mund stecken und dran nuckeln. Einfach so, macht man doch manchmal. Nee, Marzipankartoffeln. Ja, Marzipankartoffeln finde ich super. Keine unnötige Schokolade drumrum. Hatte ich neulich eine Diskussion, da ist ja keine Schokolade drumrum. Warum, ja. Warum magst du Marzipankartoffeln so? Ja. Nee, Marzipanbrot ist schon besser, das stimmt. Aber ich, Marzipan kann ich total, liebe ich, habe ich als Kind vor allem wahnsinnig geliebt, aber so Marzipankartoffeln würde ich jetzt auch nicht so unbedingt drücken, halt. Wenn man aber so die würde ich nicht unbedingt, dann drückst du die so richtig auf und dann siehst du, wie die so an den Seiten so ein bisschen so aufplatzt und dann drückst aber du richtig rein. Aber für mich ist das komischerweise nicht wirklich Seite verbunden mit Weihnachten. Ist das so sehr verbunden mit Weihnachten? Ich finde, Marzipankartoffeln kannst du das ganze Jahr über essen. Nee. Also ich meine, kannst auch alles ganze Jahr. Echt, ja? Ja, deshalb gibt's die auch nur von von März bis Dezember. Okay, ja, und dann macht's natürlich Sinn. Oh, nein, aber ich finde auch, das ist ein Weihnachtsessen, das stimmt. Ja, meine Nummer 1 ist Raclette-Käse auf dem Weihnachtsmarkt. Finde ich super lecker, wenn es dann leckeres Brot gibt und dann Raclette-Käse und dazu dann noch Schinken am besten drauf. Sehr lecker. Aber gibt's zu selten. Viel zu selten, wenn ich das sagen darf. Ja, weil das kein Mensch isst. Oh, das ist so lecker. Für so ein Brot mit Käse dann mal 6 Euro bezahlen. Köstlich. Ja. Die Preise auf dem Weihnachtsmarkt sind schon schön, ja, absolut. Ja. Lebens von den Lebenden. Es ist echt krass, ne? Ich finde keine 1. Ich könnte alles sagen. Also ich muss immer sagen, ich esse es eigentlich nie. Irgendwie, also ganz selten, aber ich finde irgendwie immer geil, so auf dem Weihnachtsmarkt lang zu gehen und dann so einen Stand zu sehen, der so Bratkartoffeln mit Sauerkraut und sowas hat, so richtig, das finde ich immer saugeil. Kostet ist natürlich aber auch ein klassisches Weihnachtsessen, die Bratkartoffeln. Aber ey, ich weiß nicht, ich finde das immer so geil, Sauerkraut mit Bratkartoffeln, riecht irgendwie, aber es kostet dann halt irgendwann 9 Euro und dann denke ich mir immer, boah, nee, ey, 9 Euro. Aber ich muss nur eins sagen, ne? Ich sage Platz 1. Warte, dann gebe ich dir noch. Und zwar ist bei mir, da gibt's auch ein Essen. Immer wenn ich über den Weihnachtsmarkt laufe, denke ich, boah, lecker, krass, wie geil. Und zwar diese Grünkohl mit Würsten drin, mit Knackern drin. Boah, nee, Grünkohl ist gar nicht, und geht gar nicht. Ich esse kein Grünkohl. Ich finde Grünkohl zum Kotzen. Ich würde es gar nicht, aber jedes Mal an Weihnachten denke ich, oh, das wäre bestimmt lecker. Und dann fällt mir ein, nee, du hast gar kein Grünkohl. Ja. Deshalb ohne, finde ich. Ja. Kennt ihr auch diese riesige Pilzpfanne? Ja, stimmt. Wollen Sie noch Pilzen zu Ihrem Knoblauch? Ja, krass. Ich kann wir sagen, haben ja alles getan, ja. es tut mir so leid. Vielleicht sollte das der Cliffhanger werden und wir machen jetzt schnell aus oder so. Wir hören dann Weihnachten 2017, wie es weitergeht. Ich laufe gerade auf einem imaginären. Schlag doch mal ein paar Sachen vor, komm, sag doch mal ein paar Sachen, was so gibt. Gänsekeule. Aber ja, auf dem Weihnachtsmarkt ja eher nicht so. Weihnachtsessen geht's darum, nicht Weihnachtsmarkt. Ach so, na dann ist ohne Scheiß, ja dann. Ach so, dann nee, ich dachte Weihnachtsmarkt. Dachte ich auch. Also, weil sonst sage ich natürlich echt... Was, du hast es doch alles vom Weihnachtsmarkt. Klöße mit Gans und so ist schon geil irgendwie. Oh. Nee, haut mal, was gibt's noch im Weihnachtsmarkt? Ich laufe den gerade immer wieder. Zuckerwatte. Zuckerwatte, dann kandierte... Maiskolben. Kandierte Apfel. Ach, da kommst du nicht durch die Schale durch. Ja, also wenn, dann mag ich immer mit weißer Schokolade, mag ich so eine, dann, glaube so ich, so... eine bunte Tüte. Mit weißer Schokolade, echt, ja? Ja, das ist geil. Gar nicht meins, so ein Schokoladenscheiß-Banane oder was? Ja. Ja. Ja. Das ist deine Eins jetzt, oder wie? Nein, ist nicht. Aber das, da wäre ich auch enttäuscht gewesen. Finde ich ganz geil. So eine Zuckerstange mit so einem klassischen Rot-Weiß? Nee, gar nicht. Ist ja wie kandierter Apfel, viel zu hart. Du sollst ja nicht beißen, sollst du lutschen, Mann. Ja, ich lutsche nicht so gerne an langen, dünnen Sachen. Weil ich ja gerade über den Weihnachtsmarkt laufe, sehe ich diese Greifautomaten vor mir. Kann man nicht essen, gebe ich gerne zu, aber macht ihr das manchmal? Ist ja mein Vermächtnis, also ist mein Verhängnis, ne? Das ist ganz schlimm. Echt? Denkst du, immer du kriegst denn da raus, ne? Ich krieg da fast immer alles raus. Echt? Krass, Mann. Nur nicht auf dem Alexanderplatz. Ich möchte eindringlich davor warnen. Großer Betrug am Alex. Ich habe einfach schon zu oft gesehen, dass Leute da einen Teddybären dranhängen hatten und dann ruckelt er am Ende noch einmal so schön und dann fällt's runter. Deswegen denke ich immer, das ist doch alles nur Beschiss. Ja, ich hatte auch am Alex halt so ein, hatte ich 2 Euro reingeworfen und wollte so ein riesen Kuscheltier da rausholen und es lag halt perfekt ausgestreckt am Boden und der Greifer hat perfekt, also besser kannst du dieses Scheißteil nicht greifen und in dem Moment, wo er hochgeht, das Teil bleibt einfach nur liegen, der Greifer öffnet sich wieder und schließt sich wieder und geht hoch. Ja. Und das hat er 2-mal gemacht. Da war ich ein bisschen sauer. Ich habe ja schon langweilige Geschichten gehört, Sven, aber die... Die? Was ist mit der? Vielleicht wäre das ein Thema für Reddit. Direkt. Aber was ist denn mit der Geschichte? Nee, ist schön. Gut. Wie viel Geld hast und du letztendlich noch an einem anderen Automaten? In den Automaten nichts mehr. Ah, okay. Ich bin automatensüchtig, ask me anything. Ah. Ey, ich sage jetzt, Platz 1 ist, wir haben es eben schon genannt, es ist einfach die klassische Bratwurst. Ah, Bratwurst. Bratwurst. Ja, es ist die klassische Bratwurst mit Senf, finde ich geil, fahre ich drauf ab, läuft bei mir. Mit Senf? Mit Senf. Ah, nee, bei mir ist Ketchup. Ja, bei mir auch Ketchup. Naja, weil ihr Kinder mögt so ein scharfes Zeug noch nicht, verstehe ich. Ich war mal in Nürnberg auf dem Weihnachtsmarkt und da gab es immer nur diese 3 kleinen Würstchen in der Schrippe drin. Ah, das ist ja auch Betrug. Ja. Ja, vor allem herzlichen Glückwunsch, du hast Svens langweiligste Geschichte getoppt. Schön. Welche langweilige Geschichte denn? Ich würde gerne in diesem Zusammenhang mit dem Essen gerne nochmal einen Flop reinhauen. Wenn ihr keine habt, ist mir egal, ich würde einfach gerne einen Flop nennen. Ja, Grünkohl mit Knackern drin. Ja. Und zwar, pass auf. Das Erbrochene, was immer überall auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Boden liegt, ist auch... Ach, das ist kein Essen? Ja. Nimmst den Strohhalm immer ganz umsonst mit, Chris. Ja, naja, wieso umsonst bisher? War es immer lecker. Also ich hau einfach mal den Flop raus, weil man geht an dem Stand vorbei und man sieht es und denkt sich, oh ey, das sieht geil aus. Es sieht richtig geil aus. Und dann isst du es und denkst dir, ach du Scheiße, Mann, dafür habe ich, glaube ich, gerade 5 Euro bezahlt. Es sind diese sogenannten Schneekugeln. Schneekugeln. Ja, buh. Langweiliges, trockenes Scheißzeug. So, es ist einfach langweilig, es ist trocken, es schmeckt nach nichts. Es ist, als wenn du Papier isst. Sie sehen immer so gut aus, kosten Schweinegeld. Aber diese Schneekugeln auf dem Weihnachtsmarkt, ist der Flop aller Zeiten. Eklig. Ja, möchte ich unterschreiben. Was ich noch großartig finde... Oh. Eine Waffel mit Sahne und Puderzucker. Oh, ist auch nice, ja. Das stimmt, ist auch gut, ja. Sehr schön. Und Vanillesoße, ne? Ja, das ist ja ekelhaft, Andreas. Ja. Oh, ist noch warm. Aber habt ihr noch einen Flop? Habt ihr noch einen Flop? Ah, die Grünkohl ist schon wirklich weit vorne. Ich mag ja auch keine Pilze, deshalb ist eine Pilzpfanne jetzt auch nicht gerade mein Favorit, muss ich sagen. Na, für mich ist es natürlich alles, was mit Fisch zu tun hat. Dieser Räucherlachs, der da hängt oder weiß ich, was es ist. Oh, der sieht aber immer gut aus, wenn er da so hängt, finde ich. Er sieht aus wie ein getrockneter Hundepenis. Wie kannst du sagen, das sieht gut aus? Naja, aber genau deswegen sieht es doch gut aus. Ich Man möchte es direkt in den Mund nehmen. Ja, schön. Ach, Andi, es tut mir so leid. Wir wollten ja über Weihnachten reden und Sven kommt so. Aber mein Ruf kaputt geht. Ja, nicht deiner. Ich bin ein normaler Mensch. Ja, genau, ey. So, hast du einen Flop, Andi? Schwer zu sagen, ey. Ich mag ich hasse es nicht. Ich hasse es, wenn ihr so lange überlegt bei eurer Entscheidung. Keine Nerven, ey, wirklich. Ja, ich mag, es gibt die Top 3, die ich gesagt habe, sind noch die einzigen Sachen, die ich esse. So den anderen Quatsch, den esse ich alles nicht. Keine Bratwürste? Nee. Wie steht ihr denn so als so diese ganze Anis-Zeug als Süßigkeit? Das nehme ich immer nicht als Süßigkeit wahr. Das Nein, ist, Anis als wenn ich, hat wenn ich Halsschmerzen habe. Ne? Wenn ich Halsschmerzen habe oder so, nehme ich das. Aber ganz viele kaufen das. Meinst du Anis-Zeug? Meinst du damit, ist es so dein Wort für Lakritz? Oder? Nee, deine Freundin Anni, weißt du, meine ich damit. Oh mein Gott. Ja, so. Was kann man denn noch so zum Thema Weihnachten erzählen? So, mein Vorbereitungszettel neigt sich dem Ende zu. Andreas, was ist denn mit deinem Vorbereitungsblock? Warte. Ja. So, ich gucke mal. Weil es für mich auch, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt. Und mein tollstes Weihnachten war ja. Hast du schon mal erzählt. Ja, ja. Alles klar. Als ich den Gameboy gekriegt habe, ne, und den ausgepackt habe. Das war für mich das schönste Weihnachten ever. Was war denn euer schönstes Weihnachten ever von Geschenke her? Da ist der Gameboy bei mir auch ganz weit vorne, glaube ich. Aber. Es gibt immer wieder große Highlights. Daher kann ich das gar nicht so genau sagen. Aber der Gameboy war schon. Okay. Gameboy war schon was, woran ich mich so explizit erinnere. So, das ist, glaube ich, schon, ja. Das war, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, weil das Teil viel zu teuer war. Ja, war bei mir so genauso. Gut. Ich habe auch nicht gedacht, dass es. Ja. Chris hat's zum Nikolaus gekriegt. Nee, einfach so zum Montag. Oh, schon wieder dieser Montag heute. Herzlichen Glückwunsch zum Montag, ihr Christopher. Nicht Geburtstag. nein, schön. Für mich das schönste Weihnachten, ich weiß noch genau, war 1989, kurz nach meinem 5. Geburtstag, als meine Familie ins Kinderheim kam und mich adoptiert hat. Das war einfach schön, das weiß ich noch. Ja. Ich war das letzte Kind, was noch da war und sie wollten halt irgendwen mitnehmen. Und ja, bin nicht mehr ausgestiegen. Guck mal, der Dicke kann auch nicht so schnell wegrennen. Ja, genau, ist doch ganz niedlich, guck mal. Ja, aber Hartmut, der isst so viel. Ach Quatsch, der isst doch gar nichts. Ja, scheiße, wa? Ja, hat er sich geirrt. Nee, ich glaube tatsächlich, also natürlich. Ja, als Kind Weihnachten gab es bestimmt ganz viele Sachen, aber ey, ich muss jetzt echt sagen, ist noch gar nicht so lange her, dass ich wollte gerade Scheiße erzählen, aber das war nicht Weihnachten, das war mein Geburtstag. Oh. Ich fange einfach nochmal bei Null an. Was war denn das schönste Geburtstagsgeschenk, das du jemals bekommen hast? Es war tatsächlich zu meinem 30. Geburtstag vor 10 Jahren. Das war so schön. So, meine Freundin sagte mir, ach komm, hier, du magst ja Geburtstage nicht so sehr, wir gehen einfach mal brunchen. Und dann habe ich gedacht, cool, gehen wir brunchen, Essen ist immer gut. Und dann kamen wir in das Restaurant da drin und auf einmal stand da meine ganze Familie und ich wusste das nicht. Meine Schwester war da mit ihrem Mann, mit ihren beiden Kindern, meine Mama, mein Papa. Und ich habe angefangen zu weinen, weil ich so gerührt war. Und mein Papa, von dem ich, glaube ich, diese Emotionalität habe, hat dann auch geweint. Und dann haben wir uns alle gefreut. Und dann kam am Nachmittag noch der Sven zu mir, mit dem ich auch nicht gerechnet habe. Und der hat mir zum Geburtstag eine DVD geschenkt, was sehr viel Vorbereitung und Herzblut erfordert hat, wo alle, also meine Familie Videos gemacht haben, wie ich denn als Kind war, wo Leute, mit denen ich gearbeitet habe, was über mich gesagt haben, mir gratuliert haben, wo Sven natürlich was gesagt hat. Und auch da habe ich am Nachmittag wieder geweint. Und ich glaube, das war einfach so toll, dass ich das als Weihnachten und Geburtstag zusammenfassen möchte. Oh, das freut mich, ja. Nochmal in diesem Zusammenhang, ungelogen, vielen Dank. Oh, sehr gerne. Ja, wenn die Geschichte noch länger gegangen wäre, dann hätte ich jetzt geweint. Berührt mich. Ja, eigentlich ist es eklig, dass ich wollte doch heute Arschloch, ich wollte doch heute nur blöde Sachen sagen. Ach, aber Andi ist doch schon auf einem guten Weg. Ja, Pedro ist schuld, er hat Sarah geschubst, so Team Sarah. Aber blöde Sachen, ey, dieser Jan Like, irgend so ein No-Name, hat sich irgendwie Hashtag alles für Alessio tätowiert. Warum machen Menschen sowas? Nein, hat er wirklich? Ja. Woop, woop, the party train. Das ist ja geil. Habt ihr übrigens gesehen, wo wir wieder, wir kommen ja gerne offensichtlich zu den Trash-Themen, die Kandidaten für Dschungelcamp sind? Also, ich glaube, du gehst rein. Habe ich geträumt. Hast du geträumt? Ja, habe ich geträumt. Ja, deswegen können Andi und ich im Februar auch keine Sendung aufnehmen, weil wir sind in Australien. Andi ist mein Joker, der isst dann immer die Krokodilpenisse. Und ich mach das, wenn wir am Lagerfeuer sitzen und entschieden wird, wer weiterkommt. Den Rest mache ich nicht. Bullshit, sagst du dann. Das ist auch nicht meine Entscheidung. Das hat meine Frau entschieden. Der gute Hubert Karl. Ja. Ist so. Ihr wisst gar nichts, ne? Ich weiß eine Person, aber darf ich nicht drüber sprechen? Gina Lisa, oder? Das ist ja. Du weißt eine Person, darfst nicht drüber sprechen. Da muss es jemand sein, den du kennst. Aber jemanden, den du kennst, habe ich in der vermeintlichen Liste nicht gelesen. Aber ey, ich hau einfach mal raus, was ich gelesen habe. Ich bin ja gerade nämlich auf Twitter. Da haben wir übrigens alle drei auch einen wunderschönen Account und sogar noch einen gemeinsamen Account. @JanBoehm ist unser Account. an alle Sponsoren, alle Interessierten, genau, zu sehen, ob wir Traffic haben. Genau, @JanBoehm, wir haben über 1 Million Follower. Also bei mir steht drin, ja, also komisch, Gina Lisa Lohfink, It Girl. Ja. Ja? Ja, dann ja, steht ja, da ja. Alexander Honey Kane, der unsägliche Assi-Typ von einer Ex-Freund von einer Kandidatin von Germany's Next Topmodel. Andi, du weißt doch wer. Honey. War der nicht schon bei Dingsbums dabei? Bei hier Promi Big Brother? Oder sollte er dabei und da reingehen und war nicht da drin? Ich glaube ja. Ich glaube, er sollte, er war aber nicht dabei. Ah, okay, verstehe. Lisa war doch neulich bei diesem Applaus oder raus? Und da hat er ja auch gefragt, warum tust du dir das denn an und mach das doch nicht und wieso denn? Und sie hat dann immer so rumgedrückt, ja, ich darf da nicht drüber sprechen und aber bei RTL muss man doch nicht machen und so, ist doch dämlich von dir und willst jetzt ganz unten ankommen. Das fand ich ganz gut. Ich bin gespannt, ob RTL sich das so gefallen hat. Also ich würde sagen, bei Gina Lisa ist es ein Aufstieg, wenn sie ins Dschungelcamp kommt. Aber da sind zum Beispiel zwei, also wirklich, sage ich am Ende, weil Gina Lisa sage ich gleich auch nochmal was. Also kann ich auch jetzt sagen. Ich finde, ist es nicht durch mit der Alten? Also ist es nicht jetzt einfach mal wirklich durch? Selbst im Dschungel ist sie nicht mehr interessant, finde ich. Ja, ich wundere also, mich. Also sie ist doch zu lange schon in solchen Trash-Dingern unterwegs. Also was kann mir der Dschungel denn noch zeigen, was ich A, nicht sehen will oder was ich schon gesehen habe und gehört habe? Naja, diese Vergewaltigungsgeschichte wird auf jeden Fall nochmal wieder vorgeholt. Ja, stimmt. So, da wird drüber gesprochen, auf jeden Fall. Klar. Ja. Und dann, also ich weiß nicht, das muss ja jeder für sich selber wissen. Genauso wie ich das auch sehr mit der Trennung von Sarah und Pietro, dass das alles so öffentlich ausgetragen wird und man anscheinend niemals an sein Kind denkt, dass das ja irgendwie dann auch irgendwie drunter leiden muss. Den ganzen Scheiß später vor allen Dingen auch. Ich würde sogar jede Kritik verstehen, die sagen, ja, das, was ihr jetzt hier macht mit das ist mein Ruf und nicht deiner, das ist nicht cool von euch, denkt mal an das Kind. Ganz aber genau. Aber in dem Zusammenhang muss ich halt sagen, ne, die beiden drängen sich doch selbst jetzt noch so ins Fernsehen. Also ist es ja nicht so, dass man sagt, oh, da musst du aber moralisch wirklich Bedenken haben. Die beiden sollten moralisch Bedenken haben, finde ich. Absolut, ja, total. Ja, ja. Also weil man ja schon eine Vorbildfunktion hat als Eltern. Und dann sowas zu machen, finde ich, was aus dem Kind könnte schwierig für das Kind werden. Also ich hoffe, das hat irgendwie dann trotzdem noch beide Beine dann vernünftig auf dem Boden und ist nicht komplett durchgedreht. Das arme Kind. Ja. Also ja, und bei Gina Lisa verstehe ich es jedenfalls nicht, um den Bogen zurückzuschlagen. Dass man jetzt nicht sagt, so, okay, ich hatte jetzt dieses ganze Tamtam mit dem Video und schlimm hier und ein Arm Abstand und alles. Da wäre doch meine Konsequenz gewesen, so, ich ziehe mich jetzt zurück. So, lasst mich doch jetzt alle mal in Ruhe. Und aber du bist halt nicht ganz so dumm. Ich nehme jetzt jedes Geld mit, das ich kriegen kann. Ja, ist Wahnsinn. Aber ich glaube, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen. Ich nehme jedes Geld mit, was ich kriegen kann. Ich glaube, die haben so einen krassen Lebensstandard, sich, weil sie halt irgendwie für jede Talkshow Haufen Kohle hinterhergeschmissen gekriegt haben, dass das Geld jetzt einfach reinkommt. Und normal arbeiten ist ja keine Option für die. Aber ja, jeder normale Mensch würde sagen, ich ziehe mich jetzt aus der Scheiße raus. Und in dem Moment muss ich auch komischerweise an Angelina Heger denken, wo ich denke, wie oft ist dieses Mädchen mit irgendwelchen Typen so tierisch auf die Fresse gefallen und die ganze Welt macht sich über die lustig, da muss man doch als normaler Mensch sagen, ne, ich suche mir jetzt jemanden, der arbeitet ganz normal, der hat einen ganz normalen Beruf und ist ein netter Typ und der hat glücklicherweise nicht mitgekriegt, was bei mir in den Medien ablief. Nein, weil er im Koma liegt. Genau. Und ne, aber immer wieder so. Also können einem so eine Menschen ja auch nicht leid tun. Nee, sind erwachsene Menschen, die sollten das selber wissen. Mit wem ist sie denn aktuell zusammen? Rocco? Nee, das ist schon lange nicht mehr. Sie war danach mit dem anderen Bachelor zusammen, der sie aber auch wieder betrogen hat. Nein, echt? Ja. Hat Rocco sie betrogen? Der aussieht wie ein Esel, was du gesagt hast. Wie von Schreck der. Wie hieß denn der nochmal? Andi, wie hieß der? Ja. Leonard. Ja, genau. Sehr gut. Ach, ich liebe dich dafür, dass du den Namen wusstest und gesagt hast. Ja, genau. Ja, der ist ja auch fremdgegangen, so. Also war auch nicht so der gute Typ. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Wir gehen mal weiter in der Liste. Florian Wess, ein Botox-Boy. Noch nie gehört. Ach ja, doch, habe ich schon mal in irgendeiner... Florian, der ist cool, Mann. Der ist cool. Wer ist das denn? Der hat damals im Big Brother Haus, da war doch diese eine Superzicke, die eine Transsexuelle, dieser Grazia hieß die da, glaube ich. Gott. Und der war mit der zusammen und die haben dann auch im Big Brother Haus geheiratet, oder? War das nicht so? Und dann haben die sich wieder getrennt und dann gab's so eine Serie zwischen den beiden, wie die heiraten und sowas. Krass, ich habe ihn gerade mal gegoogelt. Wollte er nicht aussehen wie Ken oder so? Nee. Nee? Ich dachte, aber er ist auf dem Weg hin. Vergleich finde ich schon. Ja. Okay, wissen wir Bescheid. So, nächster Punkt, eine persönliche Bekannte von mir, Sarah Joelle Janel. Und da würde ich gerne das Gleiche anwenden wie bei Gina-Lisa Lohfink. Die war bei Promi Big Brother, die war im Playboy, die war nackt bei Adam sucht Eva. Warum noch im Dschungel? So, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch irgendwas sehen kann, hören kann, außer die Geschichte mit dem Pocher, aber das war bei Adam sucht Eva schon so. Ist mir unerklärlich. Ach, die. Weißt du, diese die Dunkelhäutige da, das Pocherluder, glaube ich, bekannt. Gott. Und da, was, also A, gesehen. Kennst du die wirklich selber? Ja, kenne ich, ja. Wie lange wart ihr zusammen? Warte mal, wenn ich zusammen... Da sitzt der Stachel jetzt. Also Sex dauert ja 10 Minuten, wenn ich das hochrechne. Insgesamt waren wir dann so 30 Minuten zusammen. Vielleicht. Nein, Quatsch. Hör auf, das ist hier gelogen. Ich, weil mein Ruf kaputt geht, nicht euer. Nicht deswegen euer, sagt ihr das jetzt hier. So. Wenn ich normal bin. Nee, aber wirklich, also du hast sie nackt gesehen, du hast sie im Playboy gesehen, du hast sie bei Adam sucht Eva nackt gesehen. Wir jetzt auch, ja. So, das heißt, du hast schon alles gesehen, gehört hast du von ihr, also ist eine, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich warte immer noch drauf, dass Andreas vom Frauentausch endlich mal in so einem Promi-Ding mitmacht. Das wäre doch genial. Ja. Halt, stopp! Alter, so wie es ist. Das wäre doch großartig. Aber wir kommen zur Promi-Maklerin Hanka Rackwitz. Und wenn ich mich nicht irre, war in der Hexe Hanka. In der zweiten war sie bei. Okay, Big Brother aber, ne? Ja, zweite Big Brother Staffel. Und Christian, der Nominator, hat sie immer die Hexe genannt. Hexe Hanka. Okay, wir machen es mal schneller. Malle Jens von Goodbye Deutschland. Mark Terenzi. Ja, da muss ich meine Schwester freuen. Ja. Okay, Mark Terenzi. Boygroup früher, glaube ich. Ja, ne? Und der Ex-Mann von Sarah Connor. Ja, genau. Thomas Icke Hessler. Oh, ey, das ist krass, Mann, dass ein Weltmeister sowas nötig hat, ey. Ja, super krass. Natascha Kinski, Schauspielerin, ich nehme mal an, die Tochter von... die hat doch bei Let's Dance mitgemacht auch dieses Jahr. Ist die von Klaus Kinski, die Tochter, richtig? Ja, genau. Fräulein, da aber 1 und 1 zusammengezählt. Nicht schlecht, und dabei ist der Name Kinski so häufig in Deutschland. Die neue deutsche Welle-Sängerin Fräulein Menke. So alt bin ich dann doch nicht. Ja, mir fällt auch kein Lied ein. Nicole Mead von Verbotene Liebe, habe ich auch kein Bild im Kopf zu. Krass. Und der Dicke von Die Dreisten Drei, Markus Majowski. Oh, Die Dreisten Drei, da packe ich mich immer richtig weg, wenn ich die Witze sehe. Ne? Die finde ich so gut. Ey, ich sitze immer mit einem richtig übertriebenen Grinsen auf der Couch und dann kommen Die Dreisten Drei, ey, und ich packe mich richtig weg. Am liebsten gucke ich diesen Marathon. Danach auch noch mit 6er-Pack. Das sind die besten Witze. Ja, also das sind so laut Twitter oder laut Bild, wenn ich das gesehen habe oder gelesen habe, sind das angeblich die reingehen. Naja. Ist der Dicke von Die Dreisten Drei nicht jetzt irgendwie so seriöser Schauspieler und macht bei einem Theater gespielt und so? Theater, Alter. Also gar nicht. Doch, ich habe das damals so ein bisschen am Rand mitgekriegt. Der hat ja, glaube ich, Telekom-Werbung gemacht, also eine große, großes Werbegesicht gewesen, Die Dreisten Drei. Dann hat er bei 7 Zwerge mitgespielt. Ja. Und es fing halt damit an, dass er bei 7 Zwerge 2 ausgetauscht wurde, weil ich einfach so gehört habe, dass er wohl nicht der umgänglichste Mensch sei. Ja, das Gleiche habe ich auch schon gehört. Nicht von mir, von anderen. Ja. Ah, aber, dann, wie gesagt, das ist wirklich, ich kenne ihn gar nicht persönlich. Also kann ich gar nicht so sagen. Ich auch nicht, wie gesagt, ich auch nicht, aber. Von mehreren Seiten hört man das. Genau, und jetzt ist er im Dschungel. Ein echter Kohn. Ja, schön. Ja, naja, ich glaube, da fehlen noch welche. Aber mal gespannt, wer noch dazukommt. Okay, also du kennst ja nur Leute von GZSZ. Irgendein GZ... Ja, das klären wir doch dann gleich mal, nachdem ich den kleinen roten Knopf gedrückt habe hier. Zur Aufnahme? Genau, wenn ich dann anfange, die Aufnahme zu starten. Naja. Gutes ja, aber das ist ja auf jeden Fall schon wieder ein Fernsehhighlight, auf das ich mich riesig freue. Also das ist ja wirklich halt so anders als jetzt Promi Big Brother dieses Jahr. Leider. Ja, das hat auch viel mit Weihnachten zu tun übrigens. Ja. Ja, wieso? Die feiern dieses Jahr auch Weihnachten, alle Freunde. Ach so. Ja, da kommt jetzt wieder der große Bogen zurück. Ja, aber okay, kommen wir noch, Andi. Ich habe gehört, du findest es nicht so gut, dass wir nicht über Weihnachten reden. Was möchtest du denn noch über Weihnachten erzählen? Echter Weihnachtsbaum oder falscher Weihnachtsbaum? Ja, komm. Es gibt nur einen Weihnachtsbaum. No-brainer, absolut. Der aus Plastik. Richtig. Echte Kerze oder falsche Kerze? Echte Kerze, echte Kerze beim Plastik-Weihnachtsbaum. Schwippung oder Lichterkette? Scheiße. Was? Sag nochmal, Andi. Schwibbogen oder Lichterkette? Schwibbogen. Sven, du darfst auch antworten. Meine Antwort ist nicht universell. Doch. Doch ist sie. Ja. Entschuldige, dass ich dir widersprochen habe. Ja, weiter, Andi, hau raus. Ja, wieso muss ich mir jetzt alles ausdenken? Ja. Lametta? Hängt dir Lametta an den Weihnachtsbaum? Lametta. Mm. Lametta ist ein witziges Wort. Wie schreibt man das, Sven? Mit Q. M-I-S-S-I-S-I-P-I. Ist das dieses wie Dark Matter, ne? Dark Matter. Ja. Wie Mettwurst. Lametta, früher mehr als heute, würde ich sagen. Ja. Ja, bei mir auch. Früher war Süßigkeiten bei euch am Baum? Nein. Ah, bei uns ja. Echt? Ja. Zuckerstangen? Das würde ja bei mir nicht lange hängen. Na doch, wir hätten sie einfach oben hingehangen. Großer Weihnachtsbaum oder ein kleiner Weihnachtsbaum? Großer. Der ist immer gleich groß, weil aus Plastik. Sehr gut, ja. Meiner ist so mittlerweile auch vom Licht schon so verblichen. Der ist so bläulich-weiß mittlerweile, der Baum. Der sieht so schön aus. Und was habt ihr oben als Spitze? Todesstern. Nee, ein Stern natürlich, ne? Ich glaube, ein Engel. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe in meiner Wohnung dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum. Muss erst nach Haus fahren und gucken, was Papa da so macht. Ah. Und was gibt's denn zu essen an Weihnachten dann? Also Heiligabend oder Weihnachten? Heiligabend. Okay, Heiligabend gab es bei uns immer Kartoffelsalat mit Bockwurst. Sehr gut. Echt? Bei uns auch. Ja, Kassler noch dazu und fertig. Oh. Bei euch nicht, Andi? Nee, bei uns gab es richtige Cheesy Crust Salami. Oh, das wäre ein geiles Weihnachten. Ja, super geil, ne? Inzwischen sind wir aber zu Raclette übergegangen. Ah, okay. Ja. Nee, bei uns ist immer am ersten Weihnachtsfeiertag so richtiges Essen, richtig groß und so. Aber da auch Ente oder Gans oder sowas, ne? Nee. Ist nicht unser Fall, ne. Was denn dann? Fleisch, aber anderes. Fleisch? Bei uns gibt's Fleisch. Fleisch, aber anderes. Traust du dich jetzt hier nicht Mensch zu sagen, oder was ist das? Sie töten ein kleines Lämmlein. Hast du eigentlich Hannibal zu Ende geguckt bei Menschenfleisch? Nee, ich bin in der Mitte der dritten Staffel. Ist krass absurd geworden bisher. Habe ich nicht gefragt, ne? Ich habe nur gefragt, ob du so geguckt hast. Alles klar, entschuldige bitte. Lösch doch einfach die an. Hast du eh schon aus deinem Kopf gelöscht. Richtig, kein Problem. Wo waren wir noch? Ach so, mit Family? Wie, seid ihr mit Family zusammen oder sitzt du alleine zu Hause? Alleine, ganz alleine. Nee, Family? Ja. Ja? Natürlich. Ja, an Weihnachten ist die, je größer, je mehr, umso schöner ist es. Das kenne ich nur aus dem Swingerclub. Da bist du ja an Weihnachten, also passt's ja. Ja, Familie hast du doch gesagt. Familie. Ja, genau. Oh. Ach, mal gucken, was Mutti anhat. Oh. Ja. Christopher hat jetzt doch keinen, mit dem er feiern kann an Weihnachten. Sie werden diese Folge niemals hören. Ist auch, wahrscheinlich sollte die niemals jemals hören. Weil sie ja arbeiten muss an Weihnachten. Ja, man muss auch einstecken können. That's what she said. Oh, wie schlecht. Ja, aber Familie Weihnachten total. Und mit Kindern ist einfach so, wie gesagt, ich bin zweifacher Onkel, ich habe zwei kleine Erdenbürger noch bei mir ringsherum. Und das ist immer schön. Mit Kindern ist immer am schönsten. Natürlich, die sind ja auch den ganzen Dezember durch zu nichts zu gebrauchen, weil die schon so im Wahn sind. Und das ist dann machen die das Ganze natürlich noch schöner irgendwie durch diese Freude und den eventuellen Glauben an den Weihnachtsmann noch. Das ist natürlich alles sehr schön. Ach ja, in der Vorbereitung auf diese Folge, die ich gemacht habe, habe ich auch gelesen. Du hast den Computer angemacht. Ja, Weihnachten fühlt sich für manche Leute eher wie eine Deadline an als für die Feiertage. Ist das für euch auch so, dass ihr sagt, so Gott, bis dann und dann muss ich alles geschafft haben oder macht ihr ganz entspannt? Nee. Ganz entspannt, die Geschenke sollten bis dahin da sein, das wäre gut. Aber sonst ist es eigentlich alles schön. Das ist was, worauf ich mich sehr freue jedes Jahr. Also bei mir ist tatsächlich auch so, dass ich jedes Mal, so wenn die Weihnachtszeit anfängt, fahre ich meinen Kopf langsam schon runter und denke, ja, bald ist Weihnachten, brauchst du auch nichts mehr machen und zwischen den Feiertagen arbeitest du auch nicht, kannst du mal schön entspannen und so. Aber ich habe, natürlich auch immer mit Familie. Bin aber auch so einer, der, mein Schwager hat das in dem, muss ich jetzt zitieren, in dem Geburtstagsvideo von Sven sehr gut gesagt. Ich freue mich sehr, wenn meine Familie mich besucht und wenn wir uns alle sehen. Ich freue mich aber auch wieder, wenn ich fahre. Stimmt. Okay. Oh. Und sag mal, guckt ihr auch Weihnachtsfilme? Oh, das ist ein gutes Thema noch. Ja, ich habe vergangenes Wochenende mein erstes Weihnachtsmärchen wieder geguckt. Und zwar, dieses Mal haben wir angefangen mit Die Goldene Gans. Ah, groß, den fand ich ja super. Aber ist für mich nicht weihnachtlich. Also es ist was ich irgendwie unter dem Jahr immer geguckt habe. Aber ist ein toller Film. Ja, ich fahre total auf diese alten DDR-Weihnachtsfilme noch ab. Also die sind für mich, das sind so die Weihnachtsfilme. Wie steht ihr denn zu dem? Dreimal nachgedacht, er ist verrückt geworden. Ja, genau. wie steht ihr denn zu diesen ganzen Neuverfilmungen der Weihnachtsfilme? Braucht man nicht. Deutsche Neuverfilmungen. Wozu? Ja, also die alten sind doch gut. Also ich brauche das nicht. Ich auch nicht. Aber liegt es daran, weil wir die als Kind halt so gesehen haben? Aber für mich haben die halt keinen Charme mehr. Ja, total. Ich weiß nicht, also ich kann nicht sagen, dass ich diese Weihnachtsfilme irgendwie schön finde, weil als ich die geschaut habe damals, als ich Kind war, war ich so geil auf die Bescherung, ja, dass ich alles langweilig fand. Ich fand alles langweilig. Ich habe morgens in Fernsehzeitungen geguckt um 9 und gucke dann rein und dann steht da der Weihnachtsfilm und fand alle scheiße, ne? Ich fand alle waren langweilig, alle sind nie vorbeigegangen. Ich gucke 3 Filme, gucke auf die Uhr, 9.13 Uhr, ja? Ich denke mir so, es kann nicht wahr sein. Warum vergeht die Zeit einfach nicht? Ich wollte einfach, dass es 18 Uhr wird. Und um 17 Uhr kam immer, heute kommt das Christkind. Die langweiligste Sendung ever. Ich habe es nicht ausgehalten. Ne? Es war, deswegen konnte ich gar nichts genießen am Heiligabend. Ich wollte einfach nur, dass die Zeit vorbeigeht. Ich wollte einfach, dass jetzt Geschenke sind und nicht, dass jetzt irgendein dummer Film ist und alles, was ich immer, wenn ich das so sehe, fühle ich mich dann immer so dieses Ungeduldige und deswegen mag ich das alles gar nicht mehr gucken. Echt? Doch, in der Vorzeit finde ich das ganz, ganz toll. Ja, ich bin jetzt etwas entspannter geworden, aber ich verbinde es immer noch mit diesem, es muss vorbeigehen. Ich will, dass es vorbei ist. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich Anfang Dezember immer bei Google eingebe Märchen, Weihnachten und dann das jeweilige Jahr, weil ich immer genau wissen will, wann welche Filme kommen. Ich finde das so toll, diese Filme zu gucken. Und da gibt's ja so viele von. Also für mich gehört auch, ich bin immer enttäuscht, wenn ich an irgendeinem Advent oder Weihnachten Fernsehen anmache, dann gehst du halt immer auf RBB oder WDR oder wie die ganzen Dinger da heißen. Und dann läuft kein Märchen, dann bin ich immer traurig. Ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich auf Pippi Langstrumpf. Ich freue mich auf Michel aus Lönneberger und wie die alle heißen. Das gehört alles so tierisch zu Weihnachten bei mir dazu. Ach, krass, gar nicht bei mir. Ist ja lustig. Nee, habe ich gar nichts. Für mich ist es die Muppets ganz doll. Die Muppets feiern Weihnachten, Klassiker, den ich wirklich liebe. Und die Muppets Weihnachtsgeschichte. So, das sind die beiden Filme, die ich jedes Jahr einfach gucken muss. Auf jeden Fall. Weihnachtsgeschichte von den Muppets ist aber auch wirklich toll. Ja, total. Aber ich finde die Muppets feiern Weihnachten noch besser, weil es noch lustiger ist. Ja, aber egal. Egal. Und was finde ich denn noch gut? Lass es so. Kriegt ihr eine Top 3 hin? Top 3 ohne Muppets, ja. Dann okay, habe ich das schon zwei. Kriegst du was hin? Ja. Also, oder zumindest auch Filme, die ihr mit Weihnachten verbindet. Ich saug mir irgendwas aus den Fingern. Okay, perfekt. Fangen wir an mit Platz 3, Andi. Den mit Arnold Schwarzenegger. Wie heißt der? Schöne Bescherung? Ja, wo er diese Action-Figur kaufen will. Turboman! Ja, Versprochen ist versprochen, heißt Versprochen ist versprochen. Ja, genau. Den finde ich ganz gut zu Weihnachten. Der ist Don't eat my cookies und so. Ja, also es ist halt. Ja, den mag ich. Das ist ganz gut zu Weihnachten. Den hätte ich ertragen, auch an Heiligabend, glaube ich. Okay. Bei mir würde ich sagen, Kevin allein zu Hause. Ah, der ist super, ne? Der ist richtig toll. Ist aber, ich fand den als Kind schon mit dem Opa da ein bisschen gruselig, ne? Der Opa ist krass gruselig. Ja, natürlich. Ja, total. Aber es ist so traurig. Es der, ist hat so, doch, der Opa, der hat doch die Leiche in der Salztonne. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Und läuft immer mit so einer Schippe rum. Ja. Und ich glaube auch, er hat da wirklich eine Leiche drin. Garantiert. Guckt euch den Film nochmal unter den Augenblick. Ja. Oh. Auch Kevin allein in New York fand ich auch sehr gut. Mochte ich dann auch. Es war fast das Gleiche, aber doch hat mir damals auch sehr gut gefallen. Oh Gott, auf 3. Oh, ist das schwer. Stirb langsam. Ja, schöner Weihnachtsfilm, ja. Ist okay. Ein Weihnachtsfilm. Ja, ist ja. Natürlich. Dann kann ich auch Batman Rette uns sagen. Der spielt nämlich auch zu Weihnachten. Ja, nee, also bitte, Stirb langsam ist bekannt als Weihnachtsfilm. Ich bitte dich. Also bitte, daher. Also ja, tatsächlich, Stirb langsam. Ja. Okay. Habe ich neulich jemanden gesehen mit einem T-Shirt Nakatomi Technologies mit dem Zeichen. Cool. Platz 2. Gremlins. Ah, oh, yes, geiler Film. Hatte ich auch überlegt. Oh, geiler Film. Ey, kriegt ein Remake jetzt, ne? Echt? Oh Mann, echt? Ja. Ich bin gespannt. So, ey, Remakes. Ich habe Gizmo ja immer so geliebt. Ja, Gizmo war toll, ja. Da habe ich eine. Chris erinnert mich ein bisschen an Gizmo. Ja, weil man mich nicht nachts füttern sollte und baden vor allem auch nicht. Kannst du das Lied, das Gizmo singt, Chris? Nee, wie macht er denn? Nee, das ist Chewbacca. Aber nah dran. Ja. Oh, da habe ich so eine traurige Geschichte, da hasse ich mich heute noch für. Meine Eltern waren damals auf einer Messe und haben mir von der Messe ein Kuscheltier von Gizmo mitgebracht. Natürlich mit einem Geschenk, weil sonst wäre ich ausgerastet zu Hause. Weil ein Kuscheltier ja kein Geschenk ist. So, doch, also doch, das Kuscheltier als Geschenk, weil ohne ein Geschenk wäre ich ausgerastet. Ach so, ich dachte, und der sah wirklich aus wie Gizmo und es war toll. Und mein Cousin Basti wollte den halt auch haben und ich habe dann irgendwie den Gizmo gegen irgendwas getauscht und der steht heute noch bei ihm und ich hasse mich heute dafür, dass ich ein Geschenk meiner Eltern getauscht habe und ich ihn einfach gerne gehabt hätte und ich bereue das so und ich war so ein Arschlochkind und ich mag das wirklich nicht, dass ich das gemacht habe. Das finde ich ist eine ganz schlechte Charaktereigenschaft von mir gewesen damals, mag ich nicht. Gegen was hast du denn getauscht? Ja, ich weiß nicht mal, siehst du, ich weiß es nicht mal mehr. Ach, wahrscheinlich gegen Lolli oder so. Blowjob oder so. Hey, du bist so eine dumme Sau, Alter. Ja, wollte ich nur so erzählen. Aber Gremlins ist ein guter Film. Eins oder zwei? Und zwei immer noch gut oder nur eins? Zwei ist kein Weihnachtsfilm. Eins ist ein Weihnachtsfilm. Ja, klar. Aber generell? Zwei finde ich auch noch gut. Ist halt ein ganz anderer Ansatz, ne? Aber gefällt mir auch. Finde ich auch gut. Ja. Habe ich im Kino gesehen damals und mein Kumpel ist auch heulend dabei rausgegangen. Also hat so doll geheult, dass ich dann rausgegangen bin aus dem Kino, weil es mir so auf den Sack gegangen ist und dann bin ich nochmal ins Kino und hab mir angeguckt. Ja. Nee, was passiert denn jetzt? Kaltes Herz, anstatt dass du ihn tröstest. Ja, ey wirklich. Hab ich auch gedacht. Zieht sich richtig durch dein Leben. Nein, ich bin nur rausgegangen. Ja. Das war mir zu blöd. Bei dir Platz 2? Oh Mensch, ey, ist schwer. Was hatte ich denn? Bad Center. Oh, ist Großmütterchen denn noch rüstig? Ist das mit Billy Bob Thornton, der? Ja, genau. Hast du den zweiten gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, ich wollte nicht. Aber ich habe es leider nicht geschafft. Bad Center ist gerade. Mann, kommt ihr mit so einer Scheiße hier um die Ecke. Ich sage, das singende, klingende Bäumchen. Das ja gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Ey, das sind alles Weihnachtsmärchen. Die kommen alle zu Weihnachten. Das verbindet die laufen das ganze Jahr über. Was mich mit Weihnachten verbindet, war die Frage hier. Aber mich wegen Stirb langsam anmachen. Oh, das singende, klingende Bäumchen ist so schön. Ja, aber dieser kleine Zwerg ist ja so übertrieben gruselig. Ja, aber der große Fisch ist so toll. Stirbt der eigentlich? Der Fisch? Ja, ne? Der friert doch ein? Nee, ja, der friert. Und dann geht das Wasser doch raus und er erstickt, oder? Nein, sie schüttet ihn dann immer wieder mit Wasser voll. Sie kümmert sich. Aber irgendwann geht sie ja weg. Oh, ich mein, siehst, der du lebt, den nie wieder. Alter. Ich glaube, er ist tot. Und der Kleine, der, dem ist ja der Ruhm zu Kopf gestiegen und der ist dann krasser Alkoholiker geworden, ne? Echt, also ja? Also nicht der Fisch, sondern, ja, genau, ja. Der, den fand ich richtig gruselig. Ja, ist auch, ja. Ah. Ja, krass, krass. Okay, eure Nummer 1, da bin ich sehr gespannt. Habe ich schon eine Nummer 2? Ja, habe ich schon. ja, gut. Andi? Meine Nummer 1, also wirklich, den ich wirklich auch außerhalb der Weihnachtszeit gucken könnte, ja, aber ich liebe ihn zur Weihnachtszeit wirklich sehr und ich verdrücke auch ab und zu ein Tränchen in dem Film, das ist Die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Oh, nie gesehen, weil ich als Kind gesehen habe und Angst vor den hatte. Ah, der ist so gut am Anfang des Programms, das er vorstellt für Weihnachten, das ist einfach so übertrieben geil. Nee, er ist sehr guter Film. Ist im Prinzip wie Scrooge, ne? Also, aber genau, ist die Geschichte, ja. Ja, aber es ist sehr, sehr süß. Also was heißt, ist witzig und traurig und weihnachtlich, das ist gut. Nie gesehen. Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, sagt am Ende der stumme Junge. Wieso, hat Guido Westerwelle damit gesprochen? Oder? Nee. Ja, alles klar. Hat er noch gemacht, eins seiner letzten Sachen, die er sich gewünscht hat, synchronisiert. Oh, du bist ein Wichser. Ey. Du hast ihn noch ins Spiel gebracht. Du hast ihn ins Spiel gebracht, wirklich. Ja, wieso denn? Bei Guido Westerwelle hat doch so geredet. Meine Fresse. Seid mal ein bisschen nett zu Weihnachten, wirklich. Ja. Findet ihr, die Leute sind nett zu Weihnachten? Nein. Also die Verkäufer jedenfalls nicht im Laden. Und Busfahrer generell nicht. Nein, in Berlin vor allem nicht. Nee. Ja. Wenn man denen guten Morgen wünscht, dann, was willst du von mir? Ja, genau. Das ist immer, genau. Da hat man Angst, dass man gleich was in die, weil du meinen Ruf kaputt machst. Ja, erzähl mal. Und bei dir, Sven, auf eins? Schöne Bescherung. Mit Tim Allen, oder was? Oh, mit Chevy Chase. Ach, Chevy Chase? Ich dachte, das ist ein Auto. Der neue Chevy Chase. Ist der nicht auch tot? Nein. Oder ist der noch nicht tot? Nee. Naja, ja, ist der nicht untot. Der dieses Jahr nicht gestorben ist. Ja, ey, es sind noch ein paar Tage, ne? Oh. Nein, ja, Chevy Chase, Christmas Vacation. Großartig, ganz, ganz toll. Das ist super lustig, für mich die lustigste Weihnachtskomödie. Aber ich liebe halt auch Kevin und Gremlins und Co. Also das sind auch ganz, ganz tolle Weihnachtskomödien. Stirb langsam. Naja, aber den hatte ich ja eh genannt. Aber Chris, kennst du den ja? Nein, ja, der lief, das waren zum Beispiel so eine Filme, die du gerade alle genannt hast, die liefen dann irgendwann auf Pro7 oder RTL am Nachmittag als Kind und die fand ich scheiße. Konnte ich nicht, das war Westfernsehen, das durftest du nicht. Ekelhaft. Und deswegen kommt meine Nummer 1 nämlich auch aus der DDR und ist Frau Holle. So, da habt das. Oh, ich hätte gedacht, du sagst hier drei Nüsse. Nee, soll ich dir was verraten? Nie gesehen. Ich auch nicht. Was? Ich auch nicht. Wie alle drei. Mond, Alter, oder was? Ich guck ihn, ich hab mir aber vorgenommen, dieses Wochenende am 4. Advent zu gucken. Oh. Ja, guck mal, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wichtig. Aber Frau Holle ist doch wohl eines der schönsten Defa-Märchen aller. Die Äpfel sahen geil aus, Brot sah geil aus. Toller Film. Da hat mir das singende, klingende Bäumchen wesentlich besser gefallen. Und auch die Goldene Gans. Wie geht denn nochmal das Lied, Chris, als sie angelaufen kommen beim Palast, alle in der Schlange? Da singen die doch so ein komisches Lied. Ja, irgendwie eins und eins. Aber ich falle dann immer in so eine Pippi Langstrumpf-Melodie rein. Aber ich weiß auch nicht mehr. Eins und eins. Ich komme immer in die Pitche-Puck-Melodie, wenn ich das singen will. verdammt. Ja, ich hab's auch nicht im Kopf. Aber ich finde es halt so cool, wie er dann das Brot am Anfang auch, warum wir jetzt wieder Goldener Gans gelandet sind, entschuldige, aber wie er das Brot da teilt mit der alten Frau am Anfang und so und das sieht so lecker aus, was er da teilt. Er hat nicht das Brot mit ihr geteilt. Natürlich, dieses komische, was ist ein Crepe? Oder sie hat, genau, sie hat nämlich sie hat nämlich das Brot in Eierkuchen verwandelt. Ah, ja, genau, das war es. Sehr gut, ja. Ah, ja, so schön. Ja. Dümmling haben die Brüder ihm immer ihren neuen Land. Dümmling. Au. Ja, genau. Ja. So können wir dich auch nennen. Ja, am Ende war er ja nun mal der Held und hat die Prinzessin geheiratet. Oh. Ach ja, Mensch, Mensch, Mensch, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Okay. Habt ihr Adventskalender? Fällt mir dabei noch ein. Ja, habe ich. Ich habe einen von. Und das ist ein bisschen enttäuschend. Also ich freue mich sehr darüber, dass ich ein Geschenk bekommen habe. Aber der ist von nicht. Doch, von Kinder. Aber leider ist in jeder Tür so quasi dasselbe drin. Also natürlich ist immer Kinderschokolade drin, aber du machst ihn auf. Ach, ein Schneemann aus Kinderschokolade. Und nächsten Tag machst du auf, ach, ein Schneemann aus Kinderschokolade. Und nächsten Tag machst du auf, ach, eine Robbe aus Kinderschokolade. Und nächsten Tag, ach, ein Schneemann aus Kinderschokolade. Also es ist also echt dann enttäuschend. Dann wäre das aber das Gleiche, ne? Also nicht dasselbe. Also jetzt einfach grammatikalisch. Das Gleiche nicht. Dasselbe wäre, wenn du immer wieder das, was du aus dem einen Türchen reingenommen hast, ins andere reinmachst. Es gleicht sich und es ist nicht dasselbe, ein und dasselbe. It's the most wonderful time of the year. Ich habe auch einen Weihnachtskalender, ja klar. Was ist denn drauf, Mann? Ja, also ich habe einen gebastelt bekommen von meiner Freundin. Die hat und in jedem sind Bilder von uns drin von diesem Jahr. Jeden Tag mache ich auf und dann ist da ein Bild drin und dann werde ich abends im Abend und was war im Kalender? Und denkst du jedes Mal, scheiße, wieder keine Schokolade, oder? Ja, okay. Aber wie krass, Andi, ey, wir haben ja nur dieselbe Freundin, ne? Ich finde es krass, dass sie dir was bastelt und ich kriege einen Kinderschokoladekalender. Das ist scheiße, das finde ich nicht gut, ey. Mag ich nicht. Oh. So ist es. Ach, wie schön. Ich soll dich übrigens grüßen, sie ist gerade hier. Schönen Gruß zurück und sag ja, ich brauche die gebügelten Sachen bis Sonntag. Bis Sonntag bügeln. Verstanden? Kann gerade nicht reden. Ja. Alles klar. Ja, und du, Sven? Ja, ich habe auch einen selbstgebastelten, den ich jedes Jahr... Hast du dir selbst gebastelt? Habe ich mir selber gebastelt und sitze hier. Mach immer auf. Das ist die schönste Zeit. Oh, ich würde. Wer hat dir denn einen Weihnachtskalender gebastelt? Ich bin so neugierig. Meine liebe Mama. Oh, und ich dachte, ich krieg jetzt so irgendwie geile... Naja, egal. Nein. Sind da auch Fotos von dir und deiner Mama jedes Jahr drin? Ja, jedes Jahr. Oh, ist das traurig. Naja, in diesem Sinne, es verabschieden sich. Ja. So, Sven ist weg, Andi, was los? Ja, hast du neue Trailer gesehen und so? Spider-Man Homecoming, ne? Ja, fand ich tierisch öder Trailer, finde ich. Oder Planet der Affen, den fand ich gut. Ja, finde ich, bei mir funktioniert alles mit Woody Harrison. Funktioniert einfach, seit Weiße Jungs bringt's nicht, ist der Beste. Aber wie fandet ihr? Habt ihr Baywatch gesehen? Den Baywatch-Trailer? Ja, fand ich auch langweilig. The Rock spielt mit und ist halbnackt. Ist geil. Und das macht dich auch nur, oder so, was? Das ist so richtig geil. Ich dachte immer, gleich kommt Erika Eleniak um die Ecke gerannt. War ein bisschen enttäuscht, dass es nicht der mit der Gehhilfe, oder was? Hallo, junger Mann. Ich habe hier auch mal gearbeitet. Aber gab es irgendwie wirklich einen coolen, fandet ihr Spider-Man gut? Ja, doch, ich fand ihn gut, hat mir Spaß gemacht. Weil er auch mal jünger ist, das finde ich halt toll. Dass er halt wirklich mal dieser Teenie ist. Und nicht immer, ja, wir zeigen jetzt eine halbe Stunde, wie er Schüler ist und dass ihm nicht so gut geht und dann ist er plötzlich Journalist. Ich bin übrigens auf dem besten Weg, meine eigene Superhelden-Truppe zusammenzuwürfeln. Und zwar bin ich mit den Synchronsprechern vom neuen Flash von Batman und mit Spider-Man befreundet. Läuft also bei mir. Mein Kindheitstraum geht langsam in Erfüllung. Ja, wollte ich mal erzählen. Und du verwandelst dich langsam in das Ding, oder? Den Pinguin. Ey, welchen nicht gut war Guardians of the Galaxy 2, fand ich gut. Den Trailer. Ja, der gute Star-Lord. Ich bin Groot! Ja, nein, doch, nicht drücken! Fand ich, das hat mir gefallen. Ja. Dann habe ich gestern Star Wars gesehen, wenn wir gerade schon bei Filmen sind. Den und, wie fandst du ihn? Ich fand ihn okay. Ohne dazu viel, schon einiges an Fanservice, aber er hat halt nicht diesen Zauber. Es ist kein Märchenfilm wie die ersten, sondern es ist tatsächlich halt ein Kriegsfilm. So, und wenn man sich darauf einstellt, dann ist das auch okay, glaube ich. Aber der Charme der anderen Filme kommt deshalb natürlich nicht ganz auf. Ja. Aber viele Momente, wo du denkst, oh, den kenne ich doch aus Episode und den kenne ich doch aus und oh. Am Ende stirbt übrigens Han Solo, wollte ich nur mal so erzählen. Ja, Andreas hat mich schön gespoilert wieder, bevor ich ins Kino gegangen bin. Aber ja, habe ich. Wie, vor Rogue One? Ja. Ich hab ihm gesagt, dass es nicht diese Schrift kommt, diese, wie sonst immer bei den Star Wars Filmen, diese schräge Schrift. Und das fand er ein Spoiler. Woher wusstest du das? Außerdem sagt er, dass sie am Ende die Pläne für den Todesstern bekommen. Ja, das ist natürlich der Megaspoiler. Ich spoiler jetzt vor allem einfach mal so ins Blaue. Alle in dem Film sterben, weil man sieht sie nie wieder. Zack. große Verluste mussten gebracht werden, um diese ja. Pläne. Ja. Viele Andorianer mussten sterben, oder wie die hießen. Zyklopen, Zyklopianer oder so, ja. Ja, aber das Kino war richtig voll. Im Zoopalast haben wir geguckt, Kino 1. Und vor uns saß einer mit halt in dem Outfit, also er hat den Helm von auf. Von Mark Simpson. Von, ja, sehr geil. von diesem Speedbike-Fahrern, ich habe keinen Plan, wie die heißen in dem Film. Weißt du, aus Episode 6. Ja, die im Wald leben ja, da. Und genau, und da hat er durchgängig diesen Helm auf. Ist nicht warum? Dein Ernst. Ja, warum? Ich bin cool, das ist der tollste Moment in meinem Leben. Ich werde ohnmächtig, glaube ich. Das, wie kann man das? Und darunter muss er auch noch die 3D-Brille tragen. Was ist mit dem los? Das auffallen, ja, weiß ich nicht. Und dann auch noch einen, der immer nur auf die Fresse kriegt, weil ich meine, wem haben die es mal gegeben? Das ist ja auch noch einer, der grundsätzlich immer, entweder wurde abgeschossen oder halt am Ende von den Ewoks totgeprügelt. Also so der Held ist es dann auch nicht, der sich nachzueifern lohnt. Es gibt ja auch Leute, die Boba Fett Rüstung tragen. Ja, der überlebt ja auch in der Fanfiction. Ich habe das Gefühl, uns gehen die Weihnachtsthemen aus. Was? Ja, genau. Apropos Weihnachten. Musstet ihr früher immer ein Gedicht aufsagen, bevor ihr die Geschenke gekriegt habt? Oh, gut, Andreas. Ja, die Gedicht oder was vorsingen. Aber ich glaube, meine Mutter hat dann irgendwie gesagt, nee, sag mal lieber ein Gedicht auf. Ja, ich auch. Ich habe auch immer Gedicht gemacht, also gar nicht gesungen. Könnt ihr noch eins? Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, stecke deine Rute weg, artig sein hat doch keinen Zweck. Ich habe mal eins auswendig gelernt, da habe ich mir ein Raumschiff gewünscht, da war ich ganz klein. Und dann habe ich mit meiner Mutter zusammen eins auswendig gelernt, ein Gedicht. Und dann habe ich gesagt, lieber guter Weihnachtsmann, schenk mir doch ein Raumschiff. Und dann habe ich alles vergessen und dann habe ich aufgehört zu reden. Und ich hoffe, du hast das Raumschiff nicht bekommen. Natürlich, das habe ich ja aussprechen können. Also, okay. Das habe ich bekommen. Ja. Und du, Andi, erzähl mal, was hast du gesungen? Ja, nee, ich konnte früher, aber ich kann sie alle nicht mehr. Also ich habe eigentlich immer ein Gedicht aufgesagt, aber habe dann irgendwann angefangen, das auf die Kinder, also auf meine Neffe und Neffin. Outzusourcen, deswegen mache ich es gar nicht mehr, aber ich habe alles gesagt, so von draußen Walde komme ich her, so Knecht Ruprecht oder Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus, also sowas halt, ne? Hopp, hopp, Rinnenkopf. Ja, oder ja, der Baum von Eugen Roth, kennt ihr der Baum von Eugen Roth? Nee. Zu fällen einen schönen Baum braucht's eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenke es, ein Jahrhundert. Das war so mein Main-Gedicht von 6 bis 10. oder so viele Tage, so wie im Jahr, so viel der Fuchs am Schwanz hat Haar. Ich war mal bei einer Grundschule bei einer Aufführung und da hat ein Mädchen dieses 12 Days of Christmas gesungen. Ja. Und das dauert ja ewig, das Lied. Und sie hat halt mit Gitarre gespielt und hat es selber gesungen. Und sie musste dann aber auch immer auf die Gitarre gucken und kurz pausieren, wenn sie umgreifen musste. Ha, geil. Und First Day of Christmas. Und das hat ewig gedauert, bis sie endlich dieses Scheißlied. Und dann hast du schon, oh Gott, bitte hör auf. Das war furchtbar. Ja, deshalb kann ich dieses Lied nicht mehr ganz so leiden. Ja. Und wir haben einen neuen Sieger mit der langweiligsten Geschichte. Was? Ihr wechselt oh, euch. Frag mal das Kind, dem das Herz gebrochen hat. Du kannst nicht Gitarre spielen. Ja, sonst, ich hab boah, so Weihnachten, boah, ja. Mir fällt nichts mehr ein. Fällt nee, ne? Noch was ein? Glaube ich, alles so ziemlich rodeln, aber es ist eigentlich gar in Deutschland ja nichts mit Weihnachten zu tun, eher was mit nee. März. Ja, das stimmt. Ja. Das eine schöne Wochenende da. Ja. Wo Schnee liegt, ja. Ja, ich mag keinen Schnee, deswegen ist mir es auch total egal, ob es weiße Weihnachten ist oder nicht. Echt? Ja, ja. Doch, an Weihnachten muss es schon weiß sein. Ja, das Weihnachten wäre schon schön, wenn es schneien nee, würde. Muss nicht, dann, nee. Nein. Dann kann es relativ schnell warm werden, finde ich. Okay. Ja, 40 Grad. Nein. Ja. Okay. Gut, na gut in dem Sinne weiß ich, wünsche ich allen Zuhörern ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt euch lieb, genießt die Zeit zusammen, entspannt euch mal, macht den Kopf frei, esst ganz viele Süßigkeiten und Enten und an alle Veganer, esst keine Enten und so. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich habe euch lieb. Und ich verabschiede mich mit einem kleinen Gedicht. Ich bin ein Wicht. Das hat Chris aber sehr schön gesagt. Ja, ich würde mich auch von unseren Zuhörern, von allen beiden verabschieden, sagen danke fürs Zuhören, habt eine besinnliche Weihnachtszeit und euch, meinen beiden Freunden, wünsche ich natürlich auch ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreis eurer Lieben. Oh. Ja, dann von mir natürlich, da muss ich ja mitziehen, verdammt, auch also frohe Weihnachten an alle da draußen. Und genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit der Familie oder mit diesem Podcast, wenn ihr keine Liebsten habt. Und dann, ja, einen guten Rutsch natürlich auch noch. Vielleicht kommen wir dieses Jahr ja nochmal. Also bis nächstes Jahr, sage ich schon mal. Und heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Endstation Podcast. Bitte alle aussteigen. Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner.